Kapitel 14. Und dann spricht der Pilz. Grandiose Aussichten entwickeln sich zum Running Gag unserer Ermittlungen rund um die Schamanen. Diesmal finden wir sie im Palais der Prinzessinnen, der Villa Waldheim, die einst für die Witwe des Fürsten zu Wied und deren Töchter gebaut wurde. Sie thront am Waldrand hoch über Neuwied und bietet einen fantastischen Ausblick über das Koblenz-Neuwieder Becken. Einmal mehr verdanken wir das wunderbare Panorama unseren Vorfahren. In der Nähe liegt der Fundplatz Neuwied-Gönnersdorf, dessen Eiszeitjägern wir bereits begegneten. Sie sind der Grund, warum heute im Schloss Monrepos eine Außenstelle des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz residiert. Monrepos, archäologisches Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft hat man sich der Spitzenforschung verschrieben, insbesondere was die Untersuchung archäologischer Objekte auf Spuren ihrer einstigen Verwendung hin angeht. Augenblicklich sind einige Teile der mutmaßlichen Tracht unserer mutmaßlichen Schamanen für eine erste Inspektion hier. Es sind Objekte, die nach London gehen. Als die Kuratoren der Ausstellung The World of Stonehenge in Halle waren, um die Regularitäten für die Ausleihe der Himmelsscheibe von Nebra zu klären, waren sie so verzaubert von der Schamanin, dass sie baten, wenigstens Teile ihres Kopfschmucks ausleihen zu dürfen. Zwar stand zur Zeit der Schamanin in Stonehenge noch kein einziger der monumentalen Steine, doch bereits die Jäger und Sammler des Mesolithikums hatten den Ort im Südwesten Englands besucht. Sie hatten mindestens 3 dicke Kiefernstämme im Boden versenkt. Warum? Womöglich auch wegen der Aussicht. Vermutlich nicht einmal so sehr wegen der auf die heute noch bei Neo-Schamanen und Druiden beliebten Sonnenwenden. Die sogenannte Horizontastronomie wird erst unter sesshaften Bauern populär. Sondern weil sich ein guter Blick auf im Jahresrhythmus vorbeiziehende Auerochsen bot.